Herzlich willkommen nun wieder hier bei uns zur Hörspielzeit am Sonntagabend. Heute möchten wir Ihnen ein Stück des Theatermachers Georges Tabori vorstellen, der Großinquisitor. Es geht zurück auf das berühmte Kapitel aus Dostojewskis Roman Die Brüder Karamasow. Darin streiten die Brüder Iwan und Aljoscha um die Frage nach der Existenz Gottes. Iwan, ein leidenschaftlicher Freigeist, erzählt seinem Bruder, dem sanftmütigen Mönch Aljoscha, eine Legende. Darin kehrt Christus auf die Erde zurück, nach Sevilla, zur Schreckenszeit der spanischen Inquisition. Wie der radikale Theatermacher Georges Tabori diese berühmte und unterschiedlich gedeutete Szene zeitgenössisch übermalt hat, können Sie nun in dieser Gemeinschaftsproduktion des Mitteldeutschen und des Hessischen Rundfunks hören. Jörg Jannings hat das Stück für den Funk bearbeitet und Regie geführt. Die Handlung spielt in Sevilla, in der Schreckenszeit der Inquisition. Täglich loderten die Scheiterhaufen. Ex ope domine, et judica causam tuam. Ex ope domine, et judica causam tuam. Ex ope domine, et judica causam tuam. Ex ope domine, et judica causam tuam. Ex ope domine, et judica causam tuam. Ex ope domine, et judica causam tuam. Ex ope domine, et judica causam tuam. Ex ope domine, et judica causam tuam. Ex ope domine, et judica causam tuam. Der Großinquisitor von Georges Tabori nach Dostojewski. Für Maria. Prunkvollen Autodafés wurden die bösen Ketzer verbrannt. Oh, das war natürlich nicht jene Ankunft, bei der Christus, wie von ihm versprochen, am Ende aller Zeiten in all seiner himmlischen Herrlichkeit erscheinen wollte. Nein, ihm verlangte es danach, mal seine Kinder zu besuchen, genau dort, wo die Scheiterhaufen prasselten. Er steigt hinab auf die glühenden Plätze der südlichen Stadt, in der am Vortag der Kardinal Großinquisitor vor den Einwohnern von ganz Sevilla 100 Ketzer ad majorem gloriam Dei hat foltern und verbrennen lassen. Christus ist unauffällig erschienen, doch alle erkennen ihn. Stumm wandelt er unter ihnen mit dem sanften Lächeln unendlichen Mitleids. Die Sonne der Liebe glüht in seinem Herzen. Er segnet die Menge, heilt einen blinden Greis, erweckt ein totes Mädchen. Das Volk küsst die Erde. Augenblick geht der Großinquisitor persönlich an der Kathedrale vorbei über den Platz, ein Greis mit eingesunkenen Augen. Er weist mit dem Finger und befiehlt den Wächtern, Christus zu ergreifen. So groß ist seine Macht, dass die Menge sofort zurückweicht. In der Grabesstille führen die Wächter ihn ab und bringen ihn zu seinem Kerker und schließen ihn dort ein. Der Tag vergeht. Die tote Nacht von Sevilla bricht an. Da öffnet sich im tiefen Dunkel die eiserne Tür und herein kommt der Großinquisitor. Er ist allein. Er tritt leise näher. Er stellt den Leuchter auf den Tisch und sagt: Ich mag das nicht. Ich mag's auch nicht. Warum sollen wir es mögen? Du magst den Sonnenuntergang mögen und Kirschkonfitüre und, wie ich dich kenne, deine kalte Dusche oder Groschenkas Brüste. Aber auch die Wahrheit? Die Wahrheit ist kein Kinderspiel. Sie ist wie das Hackebeil, immer nur die Erhellung der Lüge. Dieser verrückte russische Autor war Epileptiker. Flirtete mit dem Sozialismus. Beide verrieten sich gegenseitig. Er faselte immerfort von Nächstenliebe. Aber im Unterleib hockte der Kinderficker. Und wie du, war Antisemit. Ich bin kein Antisemit. Nur magst du die Juden nicht. Sie haben Gott getötet. Nur ein Familienstreit. War Christus ein Christ? Kann ich gehen? Du bleibst! Setz dich, Gefangener! Bist du es? Bist du es nicht? Ich weiß nicht, wer du bist und will es auch gar nicht wissen, ob du es wirklich bist oder nur sein Ebenbild. Doch morgen werde ich dich richten und als den schlimmsten aller Ketzer verbrennen lassen. Warum bist du gekommen? Um uns zu stören? Wir entscheiden jetzt, was gut und böse ist. Und so haben wir den Menschen entlastet. Solange sie glauben und beichten und für unsere Vergebung beten und die Kirchensteuer bezahlen, ist alles erlaubt. Selbst Brudermord? Du bist doch gekommen, um uns zu stören mit deiner Gabe der Freiheit. Wieso störe ich? Jetzt bist du dumm oder schlimmer, stellst dich dumm. Denn Gott wurde getötet, hast du gesagt. Aber er käme wieder in all seiner Herrlichkeit. Ist er gekommen? War er wirklich in Sevilla? Ist tot. Daher ist alles erlaubt. Nur das eine nicht. Das wäre? Die Liebe. Deine buchhälterische, stinksentimentale Liebe. Kratzt du meinen Rücken, dann kratze ich deinen. Deine verlogene, ekelerregende, mörderische Liebe. Dein Lächeln und deine Geduld und dein Küsschen, Küsschen. Schon als Kind hast du mich, das Kind, damit fertig machen wollen. Einmal habe ich dir die Nase eingeschlagen. Du hast mich um Verzeihung gebeten, einen Teufel aus mir gemacht mit deiner belegten Engelszunge. Nun gut, ich habe mich daran gewöhnt. Es gab Genossen schlecht, das heißt, ein Mensch zu sein. Jetzt reicht es. Solange du da sitzt in deiner warmen Liebescheiße, bin ich kein Mensch, nur schlecht. Aber basta! Es reicht! Das Böse ist auch nur Kitsch, es langweilt mich. Und so will ich heute Nacht deine Liebe zerstören. Du vergeudest deine Zeit. Wetten. Was soll das, Ivan? Wenn du gewinnst, bring ich mich um. Dann werde ich halt verlieren. Du bist ein guter Christ, nur nicht gut genug. Der Christus in Sevilla, der wahre Christ, hat geschwiegen. Ein riesiges Schweigen, lauter als all die Hallelujas im Himmel. Kein Wort hat er gesagt. Das war sein Triumph. Aber du redest zu viel. Können wir nicht das Thema ändern? Und der Abel war ein Beter und der Kain schlug ihn krumm. Wer ist Opfer? Wer ist Täter? Und der Himmel bleibt stumm. Machen wir ein Spielchen? Groschenka! Hier. Groschenka, wie sagt das dieser verrückte Poet aus Ungarn? Erzähl, Groschenka, erzähl es uns. Es war einmal ein armer Dichter, der hieß Giorgi. Groschenka, das Stück heißt der Großinquisitor. Da Gott nicht existiert, habe ich ihn erfunden. Groß und dick sitzt er auf seinem Thron mit seinem Schoßhund Abel, der an seinem großen Daumen lutscht. Das Böse ist auch nur Kitsch, sagt dieser Gott, es langweilt ihn. Die Hölle ist voll, die Bösen sind obdachlos. Sie sollen sich selbst vernichten. Selbstmord ist billiger als Mord. Wenn du wissen willst, ob du Gottes Sohn bist, Brüderchen, so stürze dich hinab von der Spitze des Tempels, denn es steht geschrieben, denjenigen würden Engel auffangen und davontragen. Er werde nicht fallen und sich nicht verletzen. Und dann weißt du, ob du Gottes Sohn bist. Und dann beweist du, welcher Art dein Glaube an deinen Vater ist. Ich weiß. Widerstanden und dich nicht hinabgeworfen. Natürlich hast du dabei stolz und großartig gehandelt, wie ein Gott. Aber die Menschen, dieses schwache, rebellische Geschlecht, sind die etwa Götter? Du hast damals begriffen, wenn du nur einen Schritt, nur eine Bewegung gemacht hättest, um dich hinabzuwerfen. Hättest du damit den Herrn versucht und den ganzen Glauben an ihn verloren und wärst an der Erde zerschellt, die zu retten du gekommen warst, und der kluge Geist, der dich versuchte, hätte sich gefreut, aber... Ich sage es noch einmal, sind viele so wie du? Und konntest du wirklich auch nur eine Minute lang annehmen, die Kräfte der Menschen seien so einer Versuchung ebenfalls gewachsen? Ist die menschliche Natur denn dazu geschaffen, das Wunder zu verschmähen und in so furchtbaren Augenblicken des Lebens, Augenblicken der furchtbarsten und quälendsten seelischen Prüfungen, sich nur an die freie Entscheidung des Herzens zu halten? Du wusstest! Große Tat würde in der Schrift überliefert werden, die fernsten Zeiten und die äußersten Grenzen der Erde erreichen. Und du hofftest, in deiner Nachfolge werde auch der Mensch bei Gott bleiben, ohne des Wunders zu bedürfen. Aber du wusstest nicht, dass der Mensch, sobald er das Wunder ablehnt, zugleich auch Gott ablehnt. Denn er sucht nicht so sehr Gott als vielmehr das Wunder. Und da der Mensch nicht die Kraft hat, ohne Wunder auszukommen, wird er sich reichlich neue Wunder schaffen, nun schon seine eigenen, und wird nun die Wunder von Quacksalbern und Hexen anbeten, sei er 100-mal ein Rebell, Ketzer und Gottloser. Du bist nicht vom Kreuz herabgestiegen, als sie dir zuschrien, spottend, und dich höhnen, steig herab vom Kreuz, und wir wollen glauben, dass du es bist. Du bist deshalb nicht herabgestiegen, weil du wiederum den Menschen nicht durch das Wunder unterjochen wolltest, weil es dich nach freiwilligem und nicht nach Wunderglauben verlangte. Nach freiwilliger Liebe verlangte es dich und nicht nach der sklavischen Verzückung des Unfreien vor der Macht, die ihn ein für allemal in Schrecken versetzt hat. Doch auch dabei hast du den Menschen zu hoch eingeschätzt, denn natürlich sind sie Unfreie, obgleich als Rebellen geschaffen. Blicke um dich und urteile dann. Zehn Jahrhunderte sind nun vergangen. Schau sie dir doch an. Schau sie dir an. Zu dir emporgehoben. Ich schwöre dir, der Mensch ist schwächer und niedriger geschaffen, als du von ihm gedacht hast. Kann er dasselbe vollbringen wie du? Kann er das denn? Ihn so hochachtend hast du gehandelt, als hättest du aufgehört, ihn zu bemitleiden. Denn du hast zu viel von ihm gefordert. Und das hast du getan, der ihn mehr liebte als sich selbst. Ihn weniger achtend hättest du auch weniger von ihm gefordert. Und das wäre der Liebe näher gekommen, denn seine Bürde wäre leichter gewesen. Er ist schwach und gemein. Was heißt das schon, dass er jetzt allenthalben gegen unsere Macht rebelliert und stolz ist auf seine Rebellion? Das ist der Stolz des Schülers, des Kindes. Kleine Kinder sind das, die im Schulzimmer sich aufgelehnt und den Lehrer hinausgejagt haben. Doch auch die Begeisterung der Kleinen wird ein Ende haben. Sie wird sie teuer zu stehen kommen. Sie werden die Tempel zerstören und die Erde mit Blut überschwemmen. An der Stelle deines Tempels werden sie ein neues Gebäude errichten. Wird sich von neuem ein furchtbarer babylonischer Turm erheben. Und wenngleich auch dieser, wie der frühere, nicht zu Ende gebaut wird, hättest du dennoch diesen neuen Turmbau vermeiden und die Leiden der Menschen um 1000 Jahre verkürzen können. Denn sie werden ja doch wieder zu uns kommen, wenn sie sich 1000 Jahre mit ihrem Turm abgequält haben. Sie werden uns dann wiederum unter der Erde suchen, in Katakomben, wo wir uns verborgen halten. Denn von Neuem werden wir verfolgt und gemartert. Sie werden uns finden und uns zuschreien, gebt uns zu essen, denn jene, die uns Feuer vom Himmel versprachen, gaben es nicht. Und dann... werden wir ihren Turm zu Ende bauen. Denn zu Ende baut ihn, wer zu essen gibt. Zu essen geben aber nur wir in deinem Namen. Sie werden uns anstaunen und für Götter halten, weil wir, indem wir uns an ihre Spitze stellten, einverstanden waren, die Freiheit zu ertragen und über sie zu herrschen. So schrecklich wird ihnen letzten Endes die Freiheit sein. Werden sagen, wir seien dir gehorsam und herrschten in deinem Namen. Dann wird das Tier zu uns gekrochen kommen und uns die Füße lecken und sie mit den blutigen Tränen seiner Augen besprengen. Und wir werden uns auf das Tier setzen und den Becher emporheben und auf ihm wird geschrieben stehen, Geheimnis. Doch dann, erst dann... für die Menschen das Reich der Ruhe und des Glücks anbrechen. Schüchtern werden sie werden in ihrem Kinderglück und sich ängstlich an uns schmiegen, wie Küken an die Glucke. Sie wird stolz sein auf unsere Macht und Klugheit, weil wir eine so ungebärdige, millionenköpfige Herde zu bändigen verstanden. Sie werden entkräftet vor unserem Zorn zittern, ihr Geist wird kleinmütig und ihre Augen werden zu Tränen neigen, wie die der Kinder und Frauen. Aber ebenso leicht werden sie auf einen Wink von uns zu Fröhlichkeit und Lachen übergehen, zu heiterer Freude und einem glücklichen Kinderlied. Ja, wir werden sie zwingen zu arbeiten, aber in den arbeitsfreien Stunden gestalten wir ihr Leben wie ein Kinderspiel mit Kinderliedern, Chorgesang und unschuldigen Tänzen. Wir werden ihnen auch die Sünde gestatten. Sie sind schwach und kraftlos. Und sie werden uns wie Kinder dafür lieben, dass wir ihnen erlauben zu sündigen. Wir werden ihnen sagen, jede Sünde sei lässlich, wenn sie nur mit unserer Erlaubnis begangen werde. Und zu sündigen erlaubten wir ihnen deshalb, weil wir sie liebten. Die Strafe für diese Sünden nehmen wir jedoch auf uns. Wir werden sie auf uns nehmen und sie werden uns vergöttern als ihre Wohltäter, da wir vor Gott ihre Sünden tragen. Und sie werden keinerlei Geheimnisse vor uns haben. Wir werden ihnen erlauben oder verbieten, mit ihren Frauen und Geliebten zu leben, Kinder zu haben oder keine zu haben, je nach ihrem Gehorsam. Und sie werden sich freudig und fröhlich uns unterwerfen. Die quälendsten Geheimnisse ihres Gewissens alles. Alles werden sie vor uns bringen. Und wir werden alles entscheiden und sie werden freudig unserer Entscheidung glauben, weil diese sie großer Sorge und der jetzigen furchtbaren Qualen einer eigenen und freien Entscheidung enthebt. Und alle werden glücklich sein, die ganzen Millionen von Wesen, außer den 100.000, die sie lenken, denn bloß wir. Wir das Geheimnis waren, nur wir. Wir werden unglücklich sein. Es wird aber Millionen von glücklichen Unmündigen geben und 100.000 Dulder, welche den Fluch der Erkenntnis von Gut und Böse auf sich genommen haben. Still werden sie sterben, still in deinem Namen erlöschen und jenseits des Grabes nur den Tod erlangen. Doch wir werden das Geheimnis wahren und sie zu ihrem eigenen Glück mit dem himmlischen und ewigen Lohn locken. Denn selbst wenn es etwas gäbe im Jenseits, so natürlich nicht für solche, wie sie es sind, es wird gesagt und prophezeit, du werdest wiederkommen und aufs Neue siegen, wiederkommen mit deinen Auserwählten, deinen Stolzen und Mächtigen. Wir aber werden sagen, dass diese nur sich selbst, wir aber alle gerettet haben. Es wird gesagt, die Hure, die auf dem Tier sitzt und das Geheimnis in ihren Händen hält, werde der Schande preisgegeben. Aufs Neue würden die Kraftlosen rebellieren, würden ihre Purpur zerreißen und ihren garstigen Leib entblößen. Ja, dann würde ich aufstehen und dich auf die Abermillionen von glücklichen Unmündigen hinweisen, welche die Sünde nicht gekannt haben. Und wir, die wir ihre Sünden um ihres eigenen Glücks willen auf uns genommen haben, wir werden vor dich hintreten und sagen, rächte uns, wenn du es kannst und wagst. Wisse, dass ich dich nicht fürchte. Was ich dir sage, wird erfüllt und unser Reich wird gebaut werden. Ich sage es dir noch einmal, morgen schon wirst du diese folgsame Herde sehen, die auf den ersten Wink von mir herzustürzen wird, um glühende Kohlen zu deinem Scheiterhaufen aufzuhäufen, auf dem ich dich verbrennen werde, weil du gekommen bist, uns zu stören. Denn wenn je einer mehr als alle anderen unseren Scheiterhaufen verdient hat, so bist du es. Morgen werde ich dich verbrennen. Das ist Folter. Wie die Inquisition. Kennst du die Inquisition? Welche? Die spanische. Nie gehört. Die Gnade der späten Geburt. Auch den Großinquisitor nicht? Nicht persönlich. Schreckliches Buch. Willst du noch mehr hören? Lieber nicht. Oh, ist dein Glaube so wackelig, dass du dich nicht traust, die Wahrheit zu hören? Der Glaube ist meine Wahrheit. Bravo, braves Lämmchen. Meine ist die Freiheit. Du meinst das Verbrechen? Nun ja, sie ist gefährlich, die Freiheit, und mühselig. In den KZs war über dem Tor ein Schild: Arbeit macht frei! Bruder, ich möchte, dass du mich kennenlernst. Und ich möchte dich kennenlernen. Lebensgefährlich, was? Es ist besser, sich kennenzulernen, bevor man sich trennt, sich kennenzulernen, statt sich zu erschlagen. Seit unserer Kindheit geht mir deine Güte auf den Sack. Als dich einmal Vater verdroschen hat, hast du ihm die Hand geküsst. Er hat mir leid getan. Ich hätte ihn erschlagen. Ihr aber habt euch versöhnt und abgeknutscht. Mich habt ihr in die Hölle verbannt. Seit diesem Tag bin ich ein teuflischer, das heißt richtiger Mensch. Oh, ich beklage mich nicht. Meine Hölle ist Deluxe mit Klimaanlage. Und die Mädchen hüpfen oben und unten ohne herum. Du tust mir auch leid. Vielen Dank, Brüderchen. Ich scheiß auf dein Mitleid. Behalt's für dich. Ich bin nämlich nie unglücklich, nur schlecht. Ich bin immer glücklich, weil ich schlecht bin. Gute Menschen wie du sind nie glücklich, weil sie ein Gewissen haben. Das heißt, ein schlechtes Gewissen, sonst wär's ja kein Gewissen. Sie essen eine Banane und schon beißt es. Sie denken an die Kurdenkinder mit ihren Froschgesichtern und aufgeblähten Bäuchen. Bananen wird es nie genug geben. Was bleibt einem also übrig? Entweder man bringt sich selbst um oder die Kurdenkinder und die Liebe, deine Liebe, du sitzt auf deiner Liebe wie auf einem Nachttopf. Durch Liebe wird man nicht glücklich. Das musst du noch lernen, du liebes, liebendes, liebenswürdiges Brüderchen. Sie ist das ganze Unglück, die Liebe. Warum? Warum? Weil sie blind, taub und dumm ist. Aus Feigheit verlogen, verloren die Mühe. Einer liebt, der andere lässt sich lieben. Durst ohne Stillen, zwei Bäuche kleben immer aneinander. Die Nabelschnur bleibt zerschnitten, das Jucken juckt und wird gekratzt. Man sprüht einander an. Basta! Und in einer faden Coda wird die Nachgeburt weggespült. Nur Hass macht glücklich. Warum? Weil er einfach ist und befreit, weil er therapeutisch ist und Spaß macht. Kennst du die Sehnsucht nach Zerstörung? Nein. Liest du keine Zeitung? Was willst du von mir? Deine Liebe. Was sonst? Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Gott, bist du gütig. Ich versuche es. Grenzenlos? So ist die Liebe. Die Liebe. Uschenka, mach nicht an. Einmal, vor 20 Jahren, nach deiner Aufklärung. Spaß gehabt? Wehgetan. Bist du schwul? Ich lebe im Kloster. Nee, der spricht sich nicht. Warum provozierst du mich? Der wahre Weg zum Glauben führt durch die Blasphemie. Nicht im Kloster. Ah, ja, das Kloster. Es ist besser, nur von den Kindern zu reden. Erstens, man kann Kinder lieben, auch wenn sie dreckig sind und Froschgesichter haben. Zweitens, ich will nicht mehr von den Erwachsenen reden, sie sind abscheulich. Sie verdienen die Liebe nicht. Sie haben schon ihr Gericht gehabt, vom Apfel gegessen, sind wie Gott geworden und wissen, was gut und böse ist. Die Kinder dagegen sind vorläufig noch unschuldig. Du liebst die kleinen Kinder, ja? Gewiss. Nur ihre befleckte Entstehung liebst du nicht? Ich erinnere mich noch, wie du, der Zehnjährige, mich batest, dich aufzuklären. Und ich habe es dir erklärt. Du hast wütend und empört geschrien. Du meinst, so bin ich entstanden? Ja, Brüderchen, so bist du entstanden. Deshalb hast du dich ins Kloster geflüchtet, weg von Blut und Schleim. Und da sitzt du nun in deinem sauberen Kloster und flötest, lass die Kindlein zu mir kommen. Damals waren es vielleicht nur ein Dutzend. Das war noch ein Kinderspiel. Aber stell dir vor, eines Morgens wachst du auf und dort in deinem piekfeinen Klostergarten stehen 5000 Kinder und warten auf Liebe. Was würdest du tun? Alles, was möglich wäre. Zum Beispiel? Ich würde sie füttern. Alle 5000? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nein, er will auch seine Konfitüre. Ich würde sie trösten. Und das genügt? Und für sie beten. Das hilft? Ja. Wie? Es gibt eine andere Welt. Da oben? Ja. Eines schönen Tages? Eines schönen Tages. Bis dahin sollen sie leiden? Wie du und ich. Du kennst das Leiden der Kinder nicht. Es gibt eine Kraft, die alles aushält. Die karamasowsche Kraft, die Kraft der karamasowschen Niedrigkeit. Im Laster versinken, die Seele in Verkommenheit ersticken. Alles ist erlaubt. Du kennst die Leiden der Kinder nicht. Kuschenka. Noch ein Wunsch? Zeig ihm deine Brüste. Beide? Die linke reicht. Alles ändert sich, nur deine Brüste nicht. Schau sie dir an, Aljoscha. Oder willst du ihre Schönheit beleidigen? Die Mutter, erinnerst du dich? Nein. Berühre sie. Nein. Fick sie. Nein. Körper sind heilig, Ivan. Man darf sie nur mit dem Herzen berühren. Mit dem Herzen? Technisch gesehen etwas schwierig, meinst du nicht? Sonst wird man zum Verbrecher. Umso besser. Erzähl ihm von den Leiden der Kinder, Gruschenka. Okay. Hör mal zu. Onkel Rudi, Hirnschaden, kuschelig wie ein Teddybär und ein Massenmörder. 6 Familien hat er massakriert, gelegentlich auch die Kinder. Erst hat er sie gebadet im duftigen Schaum, Märchen erzählt, Schneewittchen und all that jazz. Und dann hat er sie ertränkt. Aber im Gefängnis, nach der Lobotomie, fasste Onkel Rudi eine erstaunliche Liebe zu den Kindern. Stand immer am Fenster, sah durch das Gitter, wie im Hof die Jungs Fußball spielten. Als sich einer bei einer Bananenflanke verletzte, brüllte Onkel Rudi wie ein Stier und hängte sich auf. Und dann die süßen Soldaten. Große Vorliebe für Marzipan und Nougat. Nagelten die Kinder mit den Ohren an die Bäume und ließen sie bis zum Morgen hängen. Quälten die Kleinen mit wahrer Inbrunst. Must have been a beautiful baby. Must have been a wonderful child. Warfen die Säuglinge in die Luft und fingen sie mit dem Bajonett auf. Und sie dachten sich die süßen Soldaten gelegentlich noch was Lustiges aus. Liebkosten die Kleinsten der Kleinen. Wonderful, wonderful child. Wonderful, wonderful child. Zufällig auch mein Schwesterchen Melanie. Neckten sie, um sie zum Lachen zu bringen. Melanie lacht. Dann richtet ein süßer Soldat, ein Bonbon lutschend, die Pistole auf ihr Gesicht. Melanie lacht, streckt die Ärmchen aus, um nach der Pistole zu greifen, und der Soldat drückt ab. Peng! Ihr Gesicht fliegt auseinander. Viele kleine Melaninchens wirbeln im Winde. Ihre Nase habe ich erst um 6 Uhr früh auf dem Apfelbaum gefunden. Ja, die kleine Gruschenka, schon mit 10 schöne kleine Titten. Na, weiter. Wenn Vati mich auspeitschte, was er gerne tat, kriegte er einen Ständer. Wenn Mutti mich schlug, was sie auch gerne tat, meistens mit der Pfanne, war die Liebesnacht danach ein lautes Gequietsche. Ja, mein Junge, Hilflosigkeit macht geil. Des Winters sperrten sie mich in der Kälte der Nacht ins Klo. Vati schmierte mir meinen eigenen Kot ins Gesicht. Mutti zwang mich, ihn abzulecken. Komm, leck ihn ab. Leck ihn ab, ablecken, ablecken, ablecken. Die war schön, roch nach Heu, ging jeden Sonntag in die Kirche, spielte Orgel, sang wie ein Engel, liebte Hunde. Er hatte 6 Hunde für die Jagd. Einmal beim Spielen warf ich einen Stein und traf seinen Lieblingshund am Bein. Warum hinkt mein Liebling? Ah, warst du das? Reift sie. Hetzt sie, ihr nach, fast, zerfetzt sie, zerfetzt sie, zerfetzt sie, zerfetzt sie. Jetzt weißt du Bescheid. Ich weiß, was ich weiß. Ich weiß, dass es Leid gibt und keine Schuldigen. Ach so, na schön. Wenn ich ihr Vater wäre, würdest du mich umbringen? Du bist nicht ihr Vater. Du bist ein kleiner, mieser Agent Provokateur. Gülle für den Glauben. Eine kleine Dunkelheit für das Licht der Harmonie. Was für eine Harmonie? Die kommt! Die kommt! Und die Hindin wird sich zum Löwen legen. Der Ermordete wird auferstehen und seinen Mörder umarmen. Und die gequälten Kinder werden ihren Peinigern die Hände küssen. Ich werde das Licht nie verraten. Ich habe nämlich eine Eintrittskarte zum Licht. Habe teuer dafür bezahlt, mit meiner ungestillten Askese. Tu, was du willst. Ich werde diese Eintrittskarte nie zurückgeben. Mal sehen. Stell dir vor, du könntest die Menschen beglücken, zum Beispiel mich, indem du mich be- und erleuchtest. Aber dafür müsstest du ein einziges Kind zu Tode quälen. Zum Beispiel mich. Würdest du das tun? Eine dumme Frage. Deine dümmste. Wie wäre es andersherum? Erst die Menschen beglücken, dann ein Kind töten. Noch dümmer. Komm, Gruschenka, mach es mir. Kennst du die Sehnsucht, zerstören zu wollen, Aljoscha? Nein, was soll das, Ivan? Gib Gruschenka eine Rose und sie öffnet ihre Schenkel. Dumm bist du, nicht böse. Immer warst du dumm, nicht böse. Dumm bist du, dumm! Wie in dem großen Beichtespiel. Erinnerst du dich? 12 Jahre alt warst du. Knietest vor mir, hast dich bekreuzigt. Mehr Kulpa, mehr Kulpa. Verzeih mir, Vater, ich habe wieder gesündigt. Ich habe die Katze vergast. Aus Mutters Silberdose das Haushaltsgeld gestohlen. Eine giftige Spinne in Papas Hosentasche gesteckt. Und mehr Kulpa, mehr Kulpa. Die Tante Olga in ihrem Rollstuhl die Treppe runtergestoßen. Alles verloren. Nur ein Spiel, um zu beweisen, wie böse du bist. Nicht nur böse, sondern der Böseste. Ein kleiner, verlogener Angeber bist du noch immer. Das Böse nur gespielt. Nie getan. Nie getan? Nur gespielt? Nie getan? Nur gespielt, meinst du? Nie getan? Und der Abel war ein Beter und der Kain schlug ihn krumm. Und der Abel war ein Beter und der Kain schlug ihn krumm. Wer ist Opfer? Wer ist Täter? Und der Himmel bleibet stumm und der Abel war ein Beter und der Kain schlug ihn krumm. Wer ist Opfer? Wer ist Täter? Und der Himmel bleibet stumm. Abel wird immer erschlagen von Kain. Und Kain wird erschlagen von Abel. Kain wird erschlagen von Abel. Kain wird erschlagen von Abel. Du hast gewonnen. Und die Sonne ist verschwunden und wir alle sind am Tropf. Und die Nacht wird immer dunkler, denn sie sitzt in deinem Kopf. Der Großinquisitor von George Tabori nach Dostojewski, Deutsch von Ursula Kreuzmacher Tabori. Ivan Ignaz Kirchner, Aljoscha Hermann Lause, Gruschenka Leslie Malton. Musik Klaus Bulert, Schnitt Sabine Winkler, Ton Thomas Monajan, Regieassistenz Andreas Meinetzberger, Radiofassung und Regie Jörg Jannings. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk und Hessischer Rundfunk 1994. Nur noch ein kurzer Programmhinweis auf unser Hörspiel am kommenden Sonntag auf NDR 4. Letzte Aufzeichnungen von der Ermordung der Fantasie heißt das Hörstück von Frank Werner, das wir Ihnen dann vorstellen möchten. Der Autor setzt sich darin mit der historischen Gestalt des berühmten Marquis de Sade auseinander, zu Unrecht nur bekannt als Verfasser sexueller Obsessionen. De Sade war, so zeigt Frank Werner, vor allem ein politischer Schriftsteller, der 27 Jahre hinter den Mauern der Bastille eingekerkert mit der Feder für die Freiheit des Einzelnen kämpfte. Sonntag, 5. November, 21.05 Uhr, also letzte Aufzeichnungen von der Ermordung der Fantasie von Frank Werner, hier auf NDR 4.